Es ist Zeit zu rebellieren. Es ist Zeit, um aufzustehen. Denn den Missstand in meinem Lande will ich nicht länger mit ansehen. Es ist Zeit, sich zu melden. Deshalb stehe ich heute hier. Will mich nicht mehr ruhig verhalten. Die Alltagssorgen wegtrinken beim Bier. Deshalb steh auf, du deutsches Volk. Hast viel schlimmes Leid hinter dich gebracht. Es ist deine Heimat, dein Land, dein Tod. Deutschland braucht dich jetzt in seiner Not. Es ist Zeit, endlich zu lernen. Es ist Zeit, um aufzustehen, dass Deutschland wieder uns gehöre. Ein Lichtblick, es wäre wunderschön. Andere Länder, andere Sitten, da funktioniert's auch, schaut doch hin. Bleibt dein Volk nur unter sich oder sag, zieht's dich nach Polen hin. Steh auf, du deutsches Volk, hast viel schlimmes Leid hinter dich gebracht. Es ist deine Heimat, dein Land, dein Tod. Deutschland braucht dich jetzt in seiner Not. Doch wenn ein Deutscher im Staat weniger zählt wie ein Flüchtling oder ein anderer hier, dann frag ich laut, läuft hier was schief? Denn die Laien sind wir. Jetzt frag ich mal, hör mir mal zu, wenn Deutschland stirbt, wird es helfen, du. Weißt du, wie viele Deutsche vor lauter Elend nicht mehr lachen? In einem Einkaufswagen herumfahren all ihre Sachen. Wie viele Deutsche schlafen unter Brücken? In diesen Dreck, da würdest du dich nicht mal bücken. Wie viele auf dem Babystrich euch hörig sind. Und in Deutschland, das gibt's, hungert auch noch ein Kind. Und geht es eurem Volk zu Hause schlecht, dann setzen sich hier reiche Menschen zusammen und tüfteln, wie sie einen Hilfskonvoi bekommen. Durch Dreck, durch Hitze und ekligen Schlamm. Doch würdet ihr das auch für die Deutschen machen? Oder würdet ihr sagen, nix verstehen und heimlich lachen? Wenn unser Land liegt in Schutt und Asche, packt ihr dann wenigstens dann eure Tasche? Der Deutsche, so heißt es, ist ein Rassist. Doch nein, das ist er wirklich nicht. Wir helfen gern, doch irgendwann ist Schluss. Weil auch irgendwann mal das Volk an sich alleine denken muss. Und wenn es die da oben nicht langsam kapieren, dann wird in Deutschland bald gar nichts mehr passieren. Vermischung pur, ist das Ende vom Lied? Und es eine Minderheit an Deutschen in Deutschland gibt. Deshalb steh auf, du deutsches Volk, hast viel schlimmes Leid hinter dich gebracht. Es ist deine Heimat, dein Land, dein Tod. Deutschland braucht dich in seiner Not. Deshalb steh auf, du deutsches Volk, hast viel schlimmes Leid hinter dich gebracht. Es ist deine Heimat, dein Land, dein Tod. Deutschland braucht dich jetzt in seiner Not. Deutschland braucht dich jetzt in seiner Not.